Forum Frauengeschichte. Forum Frauengeschichte macht Alltagsgeschichte von Frauen erfahrbar. Kinder, Küche, Kantine, Arbeiterinnen in der Industrialisierung. Hebel, Rolle, Wellrad, schiefe Ebene, Kreis und Schraube. Mechanismus. Mit Maschinenbetrieb beginnt mein Arbeitstag. Mechanische Kammgarnweberin bin ich. Wieder und alle Tage dieselbe Leier. Die alten Spindeln, Garne, Ketten, Schützen, Schuss und... Ja, der Schuss. Zicke, zacke, Tita, tum, Mädchen, drehe dich nicht um. Zicke, zacke, die Maschinen. Unternehmer will verdienen und... Die maßgebenden Faktoren. Stuhlmeister und Warenschauer dazu. Vom Betriebsrat schweigt die Höflichkeit. So beschrieb 1928 eine junge Textilarbeiterin ihren Arbeitsalltag. Der Arbeitsplatz der Menschen hatte sich im Zuge der Industrialisierung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark verändert. Die Arbeitsdauer und der Arbeitsrhythmus wurden durch den Takt der Maschine bestimmt. Die Anforderungen an Konzentration, an Sorgfalt und Ausdauer nahmen zu. Weil die Arbeitsvorgänge zerlegt wurden, wurden sie nun auch für ungelernte Kräfte, sprich für Frauen ausführbar. Je stumpfsinniger die Arbeit, desto schlechter bezahlt. Monotonie wurde erst seit der Jahrhundertwende als psychophysische Belastung anerkannt. Doch auch das änderte nichts an der geringen Entlohnung. Dass zu der Arbeit, zu welcher Frauen in Fabriken beschäftigt sind, teilweise auch Männer verwendet werden können, wird nicht bezweifelt. Doch wird darauf hingewiesen, wie manche Frauenarbeit so leichter und mechanischer Art sei, dass eine Manneskraft damit gar nicht ausgenützt werde. Frauen stellten einen großen Teil der aus den ländlichen Regionen Zugewanderten, die in den städtischen Fabriken Arbeit suchten. Ihr Arbeitsalltag auf dem Land war ursprünglich von Erntezeiten bestimmt gewesen. Die traditionelle Landarbeit war abhängig von Unregelmäßigkeiten wie der Witterung oder dem Ausfall natürlicher Energiequellen wie dem Rückgang des Flusswassers. Das Bedürfnis nach Müßiggang und geselligem Beisammensein war zudem weit stärker als der Drang nach rastlosem, ununterbrochenem Schaffen. Doch nun waren es der Fabrikherr, seine Maschinen und die neuen Methoden der Sozialdisziplinierung, wie Fabriksirene, Stechuhr und zentrale Fabrikuhren, die den Tag starr einteilten. Das war gewöhnungsbedürftig. Die Fabrikherren hatten alle Mühe, die Arbeiterschaft auf den neuen Rhythmus einzuschwören. Die Mädchen arbeiten nur nach Lust und Laune, solange es ihnen beliebt. Dann laufen sie herum und machen, was sie wollen. Die willkürlich ohne Mitbestimmung der Arbeiterschaft von den Fabrikherren erlassenen Fabrikordnungen enthielten denn auch diesbezügliche Bestimmungen. All jene Arbeiter, welche während der Arbeitszeit herumlaufen, miteinander plaudern oder schwätzen und nichts tun, beieinander stehen und somit ihre Arbeit versäumen, verfallen in eine Strafe von ein Vierteltag Abzug. Die Disziplinierungsmaßnahmen gegen nicht normiertes Verhalten in der ersten Generation der Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter waren drakonisch. Strafgelder waren sogar zu zahlen. Wegen Singens unpassender Lieder beim Lumpenschneiden. Auch öffentliche Bloßstellung, Prügeln und Entlassungen zählten zu dem Sanktionssystem. Der Blaumontagmacherin Regina Huber schickte der Nürnberger Zigarrenfabrikant, bei dem sie schon längere Zeit beschäftigt war, jeden Montag einen Polizeisoldaten ins Haus, der sogar eine Hausdurchsuchung durchzuführen hatte. Regina Huber wechselte aus diesem Grund zum Zigarrenmacher Zwick. Dort habe ich auch einen besseren Verdienst. Trotzdem erschien die Fabrikarbeit den vielen Zugewanderten als ein sozialer Aufstieg. Viele flüchteten während der Agrarkrise des 19. Jahrhunderts vor den prekären Verhältnissen auf dem Land in die entstehenden Industriestädte. Nürnberg konnte seine Bevölkerungszahl zwischen 1840 und 1882 verdoppeln. Während man bei den Männern meist von einer Chancenwanderung spricht, die einen sozialen Aufstieg nach sich ziehen konnte, war es bei den Frauen in der Regel eine erzwungene Migration. Wie Flugsand, so ein Begriff der Geschichtswissenschaft, trieb es sie von einer schlecht bezahlten, minder qualifizierten Tätigkeit in die nächste. Dennoch hatte die Neuorganisation der Arbeit in der Frühphase der Industrialisierung, in Deutschland war das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zunächst eine Chance für Frauen dargestellt. Die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, wie sie in den protoindustriellen Manufakturbetrieben der frühen Neuzeit üblich gewesen war, wurde aufgeweicht. Es gibt nur wenige Arbeiten, die nicht gleichwertig von Frauen wie Männern besorgt werden können. Unabhängig eines Mannes konnten Frauen in der Stadt eine Arbeit in der Fabrik finden, unabhängig eines Mannes hier ihr Geld verdienen. Es war nicht mehr der Vater, der allein für die Gesamtleistung des Familienbetriebes einer Werkstatt bezahlt wurde. Nicht mehr die Arbeit innerhalb der Familie wurde zusammengelegt, sondern der Lohn. Anfänglich gefährdete die Industrialisierung somit die traditionelle Arbeitsteilung. Unter den veränderten Produktionsbedingungen war es zunächst nicht mehr klar, was Frauen- und was Männerarbeit war. Doch das sollte sich schnell ändern. Der Anstieg außerhäuslicher, weiblicher Berufsarbeit durch die Industrialisierung war außerordentlich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein Drittel aller hauptberuflich Erwerbstätigen weiblich. 1912 wurden 1.565.000 Fabrikarbeiterinnen im Deutschen Reich gezählt. Die Bezahlung der Arbeiterinnen war durchweg wesentlich geringer als die der Arbeiter. Während der Lohn eines Mannes nicht nur für die eigene Versorgung, sondern für die einer ganzen Familie ausreichen sollte, war der Lohn einer Frau von vornherein so bemessen, dass er nicht mal für sie selbst genügen konnte. Man ging selbstverständlich davon aus, dass eine noch unverheiratete Frau von ihrer Familie unterstützt, eine verheiratete aber von ihrem Mann versorgt würde. Zwangsläufig wurden Frauen dadurch in ihrem Lebensunterhalt von Männern abhängig gemacht. Unter den Arbeiterinnen der hiesigen Wäschefabrikation befinden sich sehr wenige, welche nur von ihrem Verdienste leben müssen. Die Mehrzahl derselben befindet sich in Kost und Wohnung bei ihren Eltern. Eine Arbeiterin, die nur einen Wochenverdienst von 6 Mark erzielt und dabei keine weitere Unterstützung von ihren Angehörigen erhält, ist nach unserer Ansicht allerdings auch nicht in der Lage, sich von ihrem Verdienste ernähren zu können. So berichteten 1886 die beiden Weißnäherinnen Fräulein Lina Oppelt und Elise List der Nürnberger Firma Erlenbach in der Plobenhofstraße. Frauen, die keine familiäre Unterstützung erhielten, aber selbst eine Familie zu ernähren hatten, waren somit zwangsläufig arm. Eine verheiratete Frau sollte arbeiten, wenn ihr Mann nicht genug verdiente, sein Lohn unsicher, er krank, invalide oder arbeitslos war, es zu viele kleine Kinder in der Familie gab, oder aber um den Lohn des Mannes aufzubessern, um mit ihrem Verdienst die familiäre Situation zu heben, eine gesunde Ernährung oder die Ausbildung der Kinder zu ermöglichen. Wie dem auch sei, In jedem Fall sollte eine Frau immer aus familienbezogenen Gründen arbeiten. Während also dem Mann durch seine Arbeit eine finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht werden sollte, stellte die Arbeit für die Frau immer nur eine Verpflichtung gegenüber anderen dar. Selbstverwirklichung und Selbstständigkeit durch Berufstätigkeit war für Proletarierinnen nicht vorgesehen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts griff die Regierung zunehmend in die Beschäftigungspraxis der Fabrikanten ein. Obwohl Frauen schon in den Jahrhunderten zuvor den Großteil des Tages gearbeitet hatten, kam erst mit dem Fabriksystem die Sorge über ihre Ausbeutung auf. Die Besorgnis um arbeitende Frauen wurde folgendermaßen begründet: Sie seien körperlich schwächer als Männer, weshalb sie nicht so lange wie diese arbeiten könnten. Ihre Gebärfähigkeit werde durch harte Arbeit geschädigt. Die außerhäusliche Arbeit halte sie von der Haushaltsführung ab. Die Nachtarbeit setze sie den sexuellen Annäherungsversuchen der Männer aus. Die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen erleichtere ihre moralische Verführung. Seit den 1890er Jahren wurden Gesetze zum Schutz der Fabrikarbeiterinnen erlassen. Diese Gesetze dienten de facto allerdings nicht der Verbesserung der industriellen Arbeitsbedingungen für Frauen. Sie sollten nämlich vielmehr das Problem der Frauenarbeit lösen, sprich die Frauenarbeit einschränken oder gar abschaffen. Gesetze, die die tägliche Arbeitszeit verkürzten oder die Nachtarbeit verboten, erstreckten sich nämlich in der Regel auf die Arbeitsbereiche, in denen vorrangig Männer beschäftigt waren. Von diesen Arbeitsbereichen sollten Frauen also ferngehalten werden. Die Schutzbestimmungen galten nicht für die Landwirtschaft, den häuslichen Dienst, den Einzelhandel, die familienbetriebenen Läden oder die Heimarbeit. Die Schutzbestimmungen wurden also nicht auf diejenigen Arbeitsbereiche ausgedehnt, in denen vorrangig Frauen beschäftigt waren. Hier war ihre Arbeitskraft nach wie vor grenzenlos ausbeutbar. Vielmehr ging es bei diesen Frauenarbeitsschutzgesetzen um die angebliche Unvereinbarkeit von Frauen und Fabrik, um den Gegensatz zwischen Weichem und Hartem, zwischen Natürlichem und Künstlichem. Wie es ein Fabrikherr auf der Weltausstellung von 1867 ausdrückte: Für den Mann Holz und Metalle, für die Frau Familie und Gewebe. Selbst als im Zuge der zweiten Industrialisierungsphase seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts Frauen beispielsweise verstärkt in der Elektrotechnik Arbeit fanden, so im Zählerwerk von Siemens Schuckert in Nürnberg-Steinbühl, entsprach auch dort ihre Arbeit Tätigkeiten, die der Textilindustrie entnommen waren. Sie montierten Zähler und wickelten Anker für Gleichstromzähler. Es handelte sich um das Spulen und Weben des elektrischen Installationsmaterials, das Drahtspinnen und das Wickeln von Strom- und Spannungsspulen. Thank you. Arbeitsschutzbestimmungen für Frauen waren natürlich unbedingt notwendig. Zeitgenössische Untersuchungen über den Gesundheitszustand der Arbeiterschaft meldeten katastrophale Zustände. Grundsätzlich hatten arbeitende Frauen eine niedrigere Lebenserwartung als ihre Männer. Die Dreifachbelastung durch Lohnarbeit, Hausarbeit und Mutterschaft schädigte ihre Gesundheit enorm. Ihre selbstverständliche Zuständigkeit für den Haushalt wurde von den meisten Frauen zwar nicht hinterfragt, aber dennoch beklagt. Eine Mutter, die von früh bis abends zur Arbeit geht und nur männliche Angehörige um sich hat, die muss doppelt und dreifach arbeiten, erklärte eine verheiratete 42-jährige Textilarbeiterin, die zwei Söhne hatte. Die Töchter mussten dagegen schon bei Zeiten lernen, sich um die Reproduktion ihrer jüngeren und männlichen Familienmitglieder zu kümmern. Auch in der Mittagspause habe ich keine Ruhe, denn ich muss zu Hause das Mittagbrot warm machen und den Tisch für meine drei Brüder und mich decken. Diese haben es schöner als ich. Sie setzen sich an den vollen Tisch und wenn sie satt sind, verlassen sie ihn und lassen alles stehen und liegen. Ich dagegen muss Tisch und Bänke putzen und das Geschirr zusammenstellen. Dann muss ich mich schon wieder hetzend zur Arbeit begeben, denn gleich wird die Sirene wieder heulen. Nur selten, dass eine junge, unverheiratete Arbeiterin im Gegensatz zu ihren Brüdern nicht nach Feierabend mit im Haushalt helfen musste. Mütterliches Verstehen, das die tägliche Berufsarbeit der Tochter ebenso zu würdigen weiß wie die des Sohnes, sorgt auch dafür, dass mich am Abend nicht große häusliche Arbeiten erwarten. Mütter waren den Arbeitsbelastungen in Fabrik und zu Hause besonders stark ausgesetzt. Eine von ihnen schilderte 1928 ihre Mittagspause folgendermaßen. Die Zeit geht schnell vorbei und bald schellt's 11:30. Zeit zum Mittag kochen. Und ich muss offen sagen, ich möchte oft lieber nix essen, als etzer kochen zu müssen. Natürlich muss alles vom Abend vorher schon vorkocht und angericht sein. Aber oft brennt das Feuer nicht und oft nicht das Gas. Und nur ein Viertelstündler später kommen noch sieben haben und wollen was essen. Schnell wird's noch nuntergläffelt und alle Hände haben wieder viel zu tun, um den Tisch abzuräumen. Ja, manchmal reicht's noch zum Geschirr abwaschen. Dann geht's im Eiltempo wieder zur Arbeit. Auch abends und am Sonntag war eine Frau mit Kindern mit dem Hausputz und den Ausbesserungsarbeiten an der Kleidung beschäftigt. Nicht der Lohn des Mannes und auch nicht das gemeinsame Einkommen des Ehepaars reichten für einen gesicherten Familienunterhalt aus. Überstunden, Einschränkungen der einzelnen Familienmitglieder und die Mehrarbeit der Arbeiterin im Haus waren nötig, um die Existenz zu sichern. Zeitgenössische Haushaltsratgeber formulierten das so: Die Frau muss sorgsam die Wäsche und die Kleidung mustern und Nadel und Faden werden gewiss so große Dienste leisten, dass ein Haushaltsgegenstand, der vielleicht noch ein Jahr aushalten würde, auf 5 bis 6 Wochen länger haltbar gemacht wird. Das macht auf 10 Jahre genau die Ersparnis eines Jahresbedarfs. Zusätzliche Einnahmen brachte die Aufnahme von Schlafgängerinnen und Schlafgängern, die lediglich eine Schlafstätte für die Nacht erhielten und sich tagsüber und abends anderswo aufhalten mussten. Doch die Hausfrau war auch für deren Frühstück und die Reinhaltung ihrer Wäsche zuständig. Die ständige Suche nach billigen Beschaffungsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf war ebenso ihr Job. Das Holz schafft meine Frau, wie es in Mögeldorf üblich ist, mit einer Schubkamm vom Wald haben. Thank you. Als ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit betrachten wir die Veranstaltung von gemeinverständigen Vorträgen durch Ärzte. Es empfiehlt sich, diese Vorträge vor allen Dingen in den Gegenden abzuhalten, in denen eine große Säuglingssterblichkeit ist, also in Steinbühl, in der Gegend der Landgrabenstraße und in St. Johannes. Wir stellen die ergebenste Bitte, dass Sie auch heuer wieder in Betracht kommende Herren zur Abhaltung von Vorträgen veranlassen. Keine Herren, stattdessen das Fräulein Dr. Hermine Maas hatte sich auf diese Anfrage des Nürnberger Stadtmagistrats von 1912 gemeldet. Am 29. November des Jahres wurde in der Zeitung eine Anzeige geschaltet mit dem Aufruf: An die Frauen und erwachsenen Töchter. Am Mittwoch, den 29. November, findet in der Goldenen Rose am Webersplatz abends um 8 Uhr ein öffentlicher Frauenvortrag mit Demonstrationen statt. Tagesordnung: Mutter und Kind. Referentin: Fräulein Dr. Hermine Maas, Ärztin. Genossinnen, dieses wichtige Wissensgebiet von einer Ärztin vorgetragen, sollte jeder Frau Anlass sein, diesen Vortrag zu besuchen. Wir ersuchen deshalb um zahlreiche Beteiligung. Bei solchen Vorträgen wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie schädlich es für Säuglinge sei, wenn sie mit Milch zugefüttert, anstatt längere Zeit gestillt würden. Tatsächlich war es angesichts von Versorgungsschwierigkeiten und mangelnden Haltbarkeitsmöglichkeiten besonders im Sommer schwer, einwandfreie Milch zu bekommen. Die Einrichtung von Mütterberatungsstellen und Säuglingsmilchküchen, in denen in erster Linie das Selbststillen propagiert und in zweiter Linie einwandfreie Milch verkauft wurde, waren deshalb für die Stadtmagistrate oberstes Gebot. Durch Stillprämien sollten die Mütter zusätzlich animiert werden. Wenn allerdings eine Fabrikarbeiterin versuchte, ihr Kind möglichst lange selbst zu stillen, gelang ihr das nur zu dem Preis, absolut abgehetzt zu sein. Ihre Mutterpflicht, wie Zeitgenossen es nannten, kamen deswegen in Nürnberg durchschnittlich 20% der Arbeiterinnen gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht nach. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde den Frauen in den Fabriken neue Arbeitsplätze zugewiesen. Nun arbeiteten auch sie an Bohr- und Fräsmaschinen, an Stanzen und Pressen, an Drehbänken und Schneidemaschinen. Diesen Wandel hatte die Rationalisierung der Arbeitsvorgänge nach sich gezogen. Dadurch waren Tätigkeiten, die zuvor eine gewisse Übung und Aufmerksamkeit benötigt hatten, auch von ungelernten Personen ohne weiteres auszuüben. So durften in der Elektroindustrie Frauen erst dann die Bohrmaschine bedienen, nachdem man den Arbeitsvorgang vereinfacht hatte. Bislang war mit Kreide der Punkt angezeichnet worden, der angebohrt werden musste. Nun musste man auf die zu bohrende Platte nur noch eine fertige Bohrlehre legen, die mit stahlhart geschliffenen Bohrlöchern versehen war. In diese Öffnungen wurde der Bohrer eingeführt. Die Arbeit hängt nun nicht mehr von der Geschicklichkeit des Arbeiters ab. Der kann es bei der Anwendung der Bohrlehre kaum mehr schlecht machen. Ein kleiner Handgriff und die Bohrung von 8, 12 oder 24 Löchern ist erfolgt. Diese Arbeit ist also so vereinfacht worden, dass ihr auch unqualifizierte Kräfte Verwendung finden können. Diese Arbeit machen heute Frauen. Diese minder qualifizierten Arbeiten, die man Frauen auftrug, wurden auch schlechter bezahlt als die Arbeiten von Männern. Aber selbst wenn Frauen qualifiziert waren, fand man Wege, diese Qualifikation abzuwerten. Sie wurden schlichtweg als angeblich angeborene weibliche Fähigkeit deklariert und deshalb nicht als Grund für eine bessere Lohneinstufung angesehen. So geschehen bei der angeblich typisch weiblichen Fingerfertigkeit. Noch nie hatte sie als eine angeeignete Fähigkeit Berücksichtigung bei der Entlohnung gefunden. Thank you. Eine Organisierung von Frauen wurde von den Gewerkschaften nur bedingt angestrebt, in einigen Arbeitsbereichen sogar explizit abgelehnt, so im Baugewerbe. 1916 waren ca. 12.000 Frauen im Baugewerbe beschäftigt. Dennoch beschloss der Bauarbeiterverband einstimmig, Frauen eine Mitgliedschaft zu verwehren, mit der Begründung: Wir sind grundsätzlich gegen die Frauenarbeit im Baugewerbe. Das beruht nun aber keineswegs auf der engherzigen Ansicht, dass man sich eine lästige Konkurrenz vom Hals halten müsse, sondern auf der Überzeugung, dass die Bauarbeit ihrer Art nach für Frauen nicht geeignet ist. Frauen dazu zu verwenden, ist eine Rücksichtslosigkeit, und wer die Arbeit kennt, den muss schon der bloße Anblick mörteltragender Frauen empören. Diese Empörung half den Arbeiterinnen selbst herzlich wenig. Bei den neu entstehenden Wohnvierteln für die Arbeiterschaft Ende des 19. Jahrhunderts wurde von den Bauherren rücksichtslos nur der Kostenfaktor berücksichtigt, mit Baumaterial aber leichtfertig umgegangen. Es kam zu Hauseinstürzen und 1898 wurde dabei in der Wölkernstraße ein Steinhauer erheblich verletzt und eine Tagelöhnerin kam ums Leben. Frauen waren nochmal ganz anderen Repressalien und Demütigungen als ihre Kollegen ausgesetzt. So berichtete die 17-jährige Goldeinlegerin Elisabeth Reil 1860 von einem Fall sexueller Belästigung an ihrem Arbeitsplatz. Sofort legte sie daraufhin ihre Arbeit bei dem Feingoldschläger Michael Lauber in St. Leonhard nieder. Der Lauber macht mir so unanständige und unsittliche Zumutungen, dass meine Mutter mir nimmer gestattet, in der Arbeit zu bleiben. Und nach den gesetzlichen Bestimmungen ist es auch ein Grund, das Dienstverhältnis sofort zu lösen. Zwar meinte der Fabrikant: Die Tatsache, auf welche die Goldeinlegerin Reil hinweist, war von mir ein bloßer Scherz. Doch räumte er ein: Ich will auf ferner Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht länger bestehen. Und dabei blieb es. Elisabeth Reil fand Arbeit bei einem anderen Fabrikanten. Die Organisierung der Arbeiterinnen mussten die Frauen selbst in die Hand nehmen und in Nürnberg forcierte dies maßgeblich die Arbeitersekretärin Helene Grünberg. Ein erstes Arbeitersekretariat war bereits 1894 gegründet worden. Hier sollten Arbeiterinnen und Arbeiter über das Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz kostenlos Auskunft erhalten. Das Sekretariat hatte zudem die Aufgabe, die Einhaltung der Arbeiterschutzbestimmungen durch die Fabrikanten zu überwachen und sich um angemessene Lebensmittelpreise und Wohnraum zu kümmern. Noch 1904 waren noch nicht einmal 10% der Nürnberger Fabrikarbeiterinnen gewerkschaftlich organisiert. Weil eine Frau wohl besser geeignet sei, andere zur Organisierung zu bewegen, ernannte 1905 das Nürnberger Gewerkschaftskartell die 31-jährige Berlinerin Helene Grünberg zur hauptamtlichen Sekretärin für frauenspezifische Belange. Grünberg schritt sofort zur Tat und veröffentlichte einen Aufruf in der Fränkischen Tagespost, der Sozialdemokratischen Tageszeitung. Tragt das Evangelium der Arbeiterbewegung unter die Arbeiterinnen, tragt unermüdlich dazu bei, dass sämtliche Arbeiterinnen sich ihrer gewerkschaftlichen Organisation anschließen. Das ist die beste Antwort, die die entmündigten Frauen und Mädchen geben können. Grünberg war äußerst erfolgreich. Schon 2 Jahre später hatte sich die Zahl der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder mehr als verdreifacht. Dass sich diese Form der politischen Agitation unter den proletarischen Frauen nicht gerade einfach gestaltete, lag nicht etwa an der mangelnden Bereitschaft der Arbeiterinnen, sondern an dem restriktiven Vereinsgesetz, das noch aus dem Jahr 1850 stammte. Es behandelte Frauen wie Unmündige und Idioten, so Grünberg. Es stellte nämlich jede politische Vereinstätigkeit und Organisation von Frauen unter Strafe. Frauenspersonen und Minderjährige können weder Mitglieder politischer Vereine sein, noch den Versammlungen derselben beiwohnen. Noch 1890 löste der anwesende Polizist eine Versammlung der Feingoldschlägerinnen und Schläger in Nürnberg auf, weil sich unter den Anwesenden viele Arbeiterinnen befanden und dort zu viel sozialistisches Gift verbreitet werde. Fräulein Käthe Schmidt hatte die Anwesenden aufgefordert, fest zur Gewerkschaft zu halten. Wieder ein Jahr später berichtete die Fränkische Tagespost, dass die anberaumte Schneider- und Schneiderinnenversammlung von der Polizei verboten wurde. Da diese öffentliche Versammlung sich auf Frauenspersonen ausdehnt und sogar eine Frauensperson, Fräulein Schmidt aus Nürnberg, als Referentin aufgestellt ist, wird diese Versammlung nach Artikel 15 des Bayerischen Vereinsgesetzes Vereine und Versammlungen betreffend ausdrücklich verboten. Die aktiven Sozialistinnen blieben jedoch nicht untätig. Elise Simon, seit 16 Jahren verheiratet mit einem der führenden Gewerkschaftler und linken Sozialdemokraten, lud 1902 die Genossin Luise Zietz nach Nürnberg ein, die neben Clara Zetkin bekannteste Agitatorin der proletarischen Frauenbewegung. Im Arbeiterlokal der Bürgersaal in Steinbühl hielt sie einen Vortrag über die politische Rechtlosigkeit der Frau. Die sozialistischen Agitatorinnen waren es gewohnt, aufgrund des genannten Vereinsgesetzes von der Polizei bespitzelt zu werden. Auch dieser Vortragsabend wurde fleißig von einem Polizeikommissär überwacht, der den Ablauf des Abends aufzeichnete und seinen Bericht schließlich an die königliche Regierung von Mittelfranken weiterleitete. Die geladene Referentin Luise Zietz galt als außerordentlich eindrucksvolle Rednerin. Um 8:30 Uhr abends eröffnete Vorsitzende Simon die Veranstaltung. Man bedenke den 11 Stunden langen Arbeitstag der Proletarierinnen in der Fabrik zusätzlich zu der erledigenden Hausarbeit. Und sie begrüßte die anwesenden 160 Gäste, die Hälfte davon männlich. Dann begann Referentin Zietz aus Hamburg ihren Vortrag. Durch unsere Zeit geht ein Stürmen und ein Sehnen nach völliger Entfaltung der Persönlichkeit. Von dieser Sehnsucht sind nicht nur die Männer ergriffen, sondern auch die Frauen. Die Frau ist Staatsbürgerin zweiter Klasse nach jeder Richtung hin. Das Streben derselben nach völliger Gleichberechtigung wird nur von wenigen Politikern gewürdigt und nur von einer Partei vorbehaltlos unterstützt. Diese Partei ist die Sozialdemokratie. Einer der beliebtesten, aber unverständlichsten Einwände gegen die Frauenrechte ist der, dass die Frau ins Haus gehöre und dass es früher eine Frauenbewegung auch nicht gegeben habe. Wer so spricht, der kennt die wirtschaftliche und politische Entwicklung nicht oder will sie nicht kennen. Der Mann ist heute nicht mehr imstande, die Familie zu ernähren. Es müssen die Frauen und Töchter mithelfen. Die Unternehmer begrüßen die weibliche Arbeiterschaft mit Freuden und nutzen die Bedürfnislosigkeit der Frau zur ärgsten Lohndrückerin aus. Die Lohnarbeiterinnen müssen deshalb ganz außerordentlich daran interessiert sein, wie das Koalitionsrecht, wie das Vereins- und Versammlungsrecht aussieht, da für die Arbeiterin die Notwendigkeit, sich gegen die Ausbeutung zu wehren, am größten ist. Die Frauen müssen sich jederzeit an der Agitation und Organisation für die Arbeiterbewegung beteiligen. Wie der Polizeikommissär aufzeichnete, wurde der Vortrag der Rednerin mit großem Beifall aufgenommen. Es kam noch zu einer kurzen Aussprache, zu der sich, ganz entgegen heutigen Erfahrungen, nur ein einziger Mann zum Wort meldete, nämlich der Gatte der Versammlungsvorsitzenden, Josef Simon. Zuhörerinnen aus dem Publikum bedankten sich bei der Referentin und schlugen vor, doch häufiger derartige Versammlungen abzuhalten. Eine Frau Erber forderte die Anwesenden auf, sich einmütig gegen die Knechtschaft des Weibes zu erheben. Thank you. Von den meisten Arbeitern, auch unter den gewerkschaftlich Organisierten, wurden Frauen als Schmutzkonkurrentinnen und Lohndrückerinnen angesehen. Täglich erfuhren die Arbeiterinnen von den ausschließlich männlichen Aufsehern Schikanen und Erniedrigungen. Sie wurden von diesen als Saubande, Drachen und Schlampen angesprochen und auch Schläge und Misshandlungen kamen vor. Aber auch ihre Kollegen behandelten sie mit Geringschätzung. Die in den Fabriken arbeitenden Männer sprechen von den weiblichen Arbeitskräften stets als von Weibern, während die Frauen und Mädchen von ihren Arbeitskollegen als von Herren sprechen. Anstatt gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu fordern, wurde diese Ungleichheit von den Männern unhinterfragt akzeptiert. Es wurde zum allgemeinen Konsens, dass die Frauen die Männer vom Arbeitsmarkt verdrängt und die Löhne ruiniert hätten. Frauen sahen sich also nicht immer veranlasst, den männerdominierten Gewerkschaften beizutreten. So berichtete eine organisierte Papparbeiterin bei einer Versammlung in Nürnberg 1892: Die Frauen sind bis jetzt den Versammlungen der Männer ferngeblieben, weil sich die Arbeiterinnen scheuen, am Abend neben dem Gehilfen zu sitzen, der sie tagsüber peinigt. Engagierten sich Frauen bei Streiks und Aufständen, muss ihr Einsatz unter diesen Umständen somit höher bewertet werden als bislang geschehen. Nicht ob und wie viele Frauen an der gewerkschaftlichen Bewegung beteiligt waren, ist folglich von Bedeutung, sondern dass sie überhaupt eine Beteiligung angestrebt hatten. Bei der Aussperrung der Fabrikarbeiter der Maschinenfabrik Union 1906 hatten sich einige Tage im August mehrere tausend Menschen an der Regensburger und den angrenzenden Straßen eingefunden. Die Auseinandersetzungen mit den herbeigerufenen Schutzleuten wurden Tag für Tag härter. Schließlich setzten diese Säbel ein und schossen Schreckschüsse in die Luft, was mit Steinwürfen durch die Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter beantwortet wurde. Schutzmann Wertenmacher vom Wachbezirk Wörth berichtete: Ich erhielt von einer mir unbekannten Frauenperson, welche mit noch mehreren Personen in der Steinlagerungsplatzecke Dürnhofstraße Stephansbrasse sich aufhielt, einen Wurf mit einem Backsteinbrocken auf die linke Hand. Ich wurde durch diesen Wurf am kleinen Finger derart verletzt, dass dieser blutete und die Hand anschwoll. Ärztliche Hilfe nahm ich nicht in Anspruch und wurde auch nicht dienstunfähig. Es wurden sodann die Personen, die sich zum Zweck des Werfens mit Steinen nach den Schutzleuten noch in dem Steinlagerungsplatz aufhielten, von uns und noch mehreren Schutzleuten aus demselben verjagt. Fragliche Frauenperson, welche mir den Steinwurf beibrachte, konnte ich bis jetzt nicht ermitteln. Armer Schutzmann. In nicht geringerem Maß, aber etwas weniger militant, beteiligten sich die Arbeiterinnen der Pinsel- und Bürstenmacherfabriken an dem Streik von 1913, der von März bis September geführt wurde. An den wegen Ausschreitungen während des Streiks zur Anzeige gebrachten 212 Fälle waren an die 60 Frauen beteiligt. Sie standen als Streikposten mit ihren Kollegen vor den Fabriken, versuchten Arbeitswillige von der Arbeitsniederlegung mal argumentativ, mal mit handgreiflicheren Maßnahmen zu überzeugen. Sie besuchten die Streikversammlungen und einige hielten währenddessen öffentliche Reden. Elise Bösel befand sich unter den 30 bis 40 Streikenden, die in der Grimhilstraße am 25. August 1913 verhindern wollten, dass die Fabrikarbeiterin Maria Brendel in die Fabrik ginge. Maria Brendel hatte sich selbst noch bis vor einem Tag an dem Streik beteiligt. Doch nun war sie offensichtlich aus finanziellen Gründen gezwungen, wieder zu arbeiten, war doch die Streikunterstützung für ausständige Arbeiterinnen geringer als die für die Arbeiter. Ein Wachmann forderte die Streikenden auf, weiterzugehen, doch Alice Bösel leistete der wiederholten Aufforderung zum Weitergehen keine Folge, sondern sagte zu mir, dem Schutzmann Huber, ich zahle meine Steuern und darf deshalb auch so gut wie Sie auf der Straße stehen bleiben. Zur Verhinderung der Fortsetzung der strafbaren Handlung verbrachte ich die Bösel in die Wache. Ich habe sie angezeigt, wegen Nicht-Weitergehens trotz polizeilicher Aufforderung. In der Presse wurden die Ereignisse rund um den Streik heiß diskutiert. Während die Tageszeitung zur Förderung wirtschaftsfriedlicher Arbeit namens Nürnberger Neueste Nachrichten von Streikterrorismus und der Belästigung Arbeitswilliger sprach, schrieb die sozialdemokratische Fränkische Tagespost über die Nürnberger Polizei im Dienste der Unternehmer. Am 12. Juni hieß es dort über das Vorgehen der Polizei: Wir können nachweisen, dass Schutzleute in Zivil vor den Streiklokalen Aufstellung nehmen, um die Streikenden zu provozieren. Wir können nachweisen, dass Schutzleute in den Wohnungen der Streikenden Besuche abstatten, um die Beschlüsse zu erfahren, die in den Streiklokalen gefasst werden. Wir können beweisen, dass Schutzleute streikende Frauen in ihren Wohnungen aufsuchen und durch dreiste Drohungen auszuforschen suchen. Das war allerdings allerhand. Knappe zwei Wochen später erschien darüber im selben Blatt eine Satire, gerichtet an den betreffenden Schutzmann. Verehrtester, Sie heißen Meier, sind Schutzmann und haben die Nummer 370. Sie sind auf eine Idee gekommen, die wir uns im Interesse des Anstandes entschieden verbitten müssen. Des Morgens von 5 bis 6 Uhr besuchten Sie unsere streikenden Kolleginnen in der Schlafkammer, um zu erfahren, was in den Streiklokalen beschlossen wurde. Sie warten gar nicht erst, bis die so Überraschten angezogen sind. Sie stellen sich mit ihrem Notizbuch in der Hand gleich vor das Bett der streikenden Arbeiterinnen und machen ihre Betrachtungen, machen die Erschrockenen erregt durch ihr Verhör und ihre Polizeiaugen. Sie scheinen bei ihrem Tun nicht beachtet zu haben, dass sie diese Arbeiterinnen in peinlichste Verlegenheit brachten, dass sie das Schamgefühl der verheirateten und ledigen Arbeiterinnen schwer verletzten. Das Vernehmen im Hemd scheint Ihnen wohl Spaß zu machen, weil nachweisbar mehrere Fälle dieser Art vorliegen. Sie können von Glück sagen, dass die Pinselmacherinnen keine Suffragetten sind. Verehrtester, bei denen wären Sie an die falsche Adresse gekommen. Die hätten nicht errötend Ihren Busen verdeckt, die hätten Ihnen, weiß Gott, Ihren Nachttopf über den Kopf gestülpt. Ich hätte Ihnen eine solche Einweichung von Herzen gegönnt. Es ist daher allen durch solche Morgenbesuche belästigten Frauen dringend anzuraten, dem betreffenden Schutzmann zu erklären, dass sie ihre Aussage bloß vor dem zuständigen Richter machen würden und ihn im Übrigen aufzufordern, sie nicht weiter im Schlafe zu stören. Die Redaktion. Dieser Skandal war freilich wunderbar auszuschlachten. Was hier jedoch klar zutage tritt, ist, dass die streikenden Kolleginnen von den Genossen nur als zarte, zu beschützende Frauen, kurz als geschlechtliche Wesen wahrgenommen wurden. Lediglich im Interesse des Anstands verbat es sich die sozialdemokratische Presse, derlei polizeiliche Besuche und Verhöre in den Privatwohnungen der Streikenden durchzuführen. Ganz anders begründeten die betroffenen Arbeiterinnen selbst ihre Empörung. Sie fanden das Verhalten des Polizeimannes nicht unmoralisch, sondern argumentierten weitaus politischer. So die Pinselmacherin Johanna Sesselmann, die zu dem Vorfall verhört wurde, da der Nürnberger Stadtmagistrat diesen Fall aufgeklärt haben wollte. Sie zeigte sich bei ihrer Aussage so gar nicht als eine, die etwas errötend ihren Busen verdeckt hätte. Vielmehr war sie genau über ihre Rechte vor der Polizei unterrichtet. Am Morgen gegen 5:30 Uhr weckte mich meine Mutter mit dem Bemerken, dass ein Schutzmann draußen sei. Ich sagte zu ihr, er solle später kommen. Gleich stand aber der mir bekannte Polizeisergeant Meier unter der Tür und sagte zu mir, dass ich mich nicht genieren brauche. Er sei verheiratet, ich dürfe schon liegen bleiben. Er wolle mich nur ein paar Worte fragen. Dabei war er in mein kleines Schlafzimmer eingetreten. Meier fragte mich nun, wie wir dazu kämen, in das Streiklokal zu gehen. Auf meine Erwiderung, dass wir öfter zusammenkämen, forschte er weiter, ob ich früh bei der Versammlung gewesen sei, worauf ich ihm sagte, das schert sie nichts. Weil ich erwähnte, dass es das ganze Hallo nicht gegeben hätte, wenn nicht die Polizei gleich da gewesen wäre, schimpfte Meier noch lange. Johanna Sesselmann schlief in einer Kammer, in die außer dem Bett nur noch eine Person stehend hineinpasste. Wie ihre Mutter aussagte, habe sie die Schlafkammer ihrer Tochter verlassen müssen, weil dem Schutzmann sonst wegen des beschränkten Raumes ein Eintreten nicht möglich gewesen wäre. So sahen die Lebensumstände der Streikenden aus. Derweil konnte der Direktor der Vereinigten Bürsten- und Pinselmacherfabriken bereits mit dem eigenen Telefon auf der Wache anrufen, um polizeilichen Schutz für die Arbeitswilligen gegen die Streikenden zu fordern. Der Streik der Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Bürsten- und Pinselfabrikation endete erfolgreich. Die Reduzierung der Arbeitszeit von 52 auf 50 Stunden sowie eine geringe Lohnerhöhung konnten durchgesetzt werden. Nicht jeder Streik verlief so günstig. Von den 7 ausständigen Arbeiterinnen der Nürnberger Kartonagefabrik, die 1904 in den Streik getreten waren, wurden nur 2 wieder eingestellt. Von den streikenden Näherinnen des Arbeitskampfes von 1913 nur eine einzige. Die Fabrikherren hatten ihre Methoden, die Arbeiterschaft zu disziplinieren. Als Bertha Backhoff 1928 erfuhr, wie Unternehmer gegen kritische Arbeiterinnen und Arbeiter vorging, begann ihre Politisierung. Zum politischen Denken selber und Handeln bin ich eigentlich erst gekommen, dann, wie ich dann in die Arbeiterbewegung gekommen bin. Ja. Ich weiß, ich war damals in den Massferien gewesen und da haben wir bereits schon schwarze Listen gehabt für diejenigen. Ich wusste nicht, was schwarze Listen sind, das musste ich mir alles fragen, wollte ich nicht direkt auf Umwegen erfahren, was das ist und so und so fort. Ja, es waren dann diejenigen, die irgendwie am Streik einmal teilgenommen haben. Und diese Listen wurden an sämtliche Betriebe weitergegeben, damit die keine Chance mehr haben, in den Arbeitsprozess eingebaut zu werden. Ne? Und das hat mich schon irgendwie als junger Mensch irgendwie schockiert, dass ein Mensch, der für seine persönlichsten Belange da eigentlich kämpft, ja, ne, oder mindestens Interesse zeigt, dass der da irgendwie so diffamiert wird, dass er keinerlei Möglichkeit mehr hat zu arbeiten. Wie andere junge Frauen in der Weimarer Republik auch, trat Bertha Backhoff der Sozialistischen Arbeiterjugend bei. Und so ist dann, bin ich dann ungefähr 1927, 28 bin ich dann zur Arbeiterjugend gestoßen. Es war ein blanker Zufall mit einer Freundin. Sind wir dann Sonntag spazieren gegangen in Löbertheim. Wir haben in der Regensburger Straße gewohnt. Und da war in Löbertheim war ein Treffen der Arbeiterjugend gewesen. Und ja, wir haben zugeschaut, uns hat es gefallen, wie die jungen Leute so aufgeschlossen sind. Und dann kommt jemand her und sagt, geht zu, macht doch auch mit, euch, stellt ihr euch da außen hin. Und es hat uns irgendwie gefallen, ja, dass die gleich uns da so mit einbezogen haben. Und dann abends sagte jemand zu mir, du kannst doch zu uns in Gruppenabend kommen. Da war ich irgendwie schockiert. Daran habe ich gar nicht gedacht, denn meine Mutter hat uns sehr streng gehalten, ist sehr katholisch gewesen, ja. Tatsächlich wollte ihre Mutter sie nicht zu den Roten gehen lassen. Doch Bertha ließ sich nicht beirren. Aber mich hat es immer mehr irgendwie angezogen, weil ich da irgendwas gefunden habe, die Gemeinschaft, die ich da habe, und den Rücken irgendwie in dem Maße hatte, ja, wie da, ne? Ja, ich bin dann in der Jugend immer aktiver geworden, bin dann Funktionär geworden, ja. Und ich war immer daheim diejenige gewesen, die sich halt für alles, ne, von Anfang an durchsetzen musste. Dass man sich auf den Kopf geschnitten hat, hat es mir gesagt, schmeiß dich raus, du bist du mal Doktor, ja. Aber meine andere Schwester durfte es dann schon machen. Die durfte dann auch zum Arbeitersportverein gehen. Ja, so ist dann immer zugegangen. Während die eine Schwester dem Arbeitersportverein beitrat, ging die zweite, jüngere Schwester zu den Falken. Berthas Kommentar? Habe ich da schon ein kleines bisschen Linie reingebracht in die Familie. Aber wie gesagt, ne, es war immer ein harter Kampf gewesen.